Weitere Anweisungen werden darüber gegeben, wie der Orden diejenigen in seine Gewalt zu bringen hat, welche im Staate großen Einfluss haben und ohne reich zu sein, doch auf andere Art und Weise nützlich sein können. Hierauf folgen dann Weisungen, wie der Beichtvater zu verfahren hat, um sich die Gunst seiner fürstlichen Beichtkinder zu erhalten. Zitat: Die Beichtväter sollen sich immer aufs Lebhafteste bewusst sein, dass sie die Fürsten freundlich und einschmeichelnd behandeln müssen, dass sie in keiner Weise in Reden oder Privatunterhaltungen das Missfallen derselben erregen dürfen, dass sie alle Befürchtungsgründe, für Sünden bestraft zu werden, von ihnen fernhalten. Bei der Lenkung des Gewissens der Großen werden unsere Beichtväter der Ansicht derjenigen Autoren folgen, welche das Gewissen weitermachen, im Gegensatz zu der Meinung anderer Geistlicher, so dass sie von diesen sich losmachen, ganz und gar nur von unserer Leitung und von unseren Ratschlägen abhängen. Zitat Ende. Ferner lesen wir, dass der Beichtvater zunächst die üblichen allgemeinen Redewendungen von der Vermehrung des göttlichen Ruhmes usw. so anwenden soll, um die Fürsten erst später zu bestimmten politischen Handlungen zu veranlassen. Zitat: Denn nicht von Anfang an, sondern erst allmählich muss die Leitung derselben, also der Fürsten, die äußere und politische Macht erstreben. Sie, die Beichtväter, sollen oft und ernstlich beteuern, dass sie auf keine Weise sich in die Staatsverwaltung mischen wollen, sondern dass sie nur gegen ihren Willen aus Pflichtgefühl ihre Meinung sagen. Dann, wenn sie, die Fürsten, einmal dieses begriffen haben, soll auseinandergesetzt werden, mit welchen Vorzügen diejenigen begabt sein müssen, welche zu Würden und öffentlichen hervorragenden Ämtern zu wählen sind, und es sollen solche Namen von ihnen, den Beichtvätern, genannt und empfohlen werden, welche wahre, aufrichtige Freunde der Gesellschaft Jesu sind. Jedoch soll dies nicht unmittelbar durch die unsrigen geschehen, außer wenn der Fürst darauf dringt. Vielmehr wird sich die Sache besser machen, wenn Freunde oder Vertraute des Fürsten die Vermittlung übernehmen. Daher sollen unsere Beichtväter und Prediger von unseren Freunden darüber unterrichtet werden, welche Personen für jenes einzelne Amt geeignet sind, namentlich solche, welche gegen die Gesellschaft Jesu freigebig sind. Die Namen derselben sollen sie zur Verfügung haben und zu günstiger Zeit mit Geschicklichkeit entweder selbst oder durch andere den Fürsten beibringen. Zitat Ende. Wir sehen, wie gerissen der Beichtvater sein Beichtkind umgarnen und es zu Entschließungen beeinflussen soll, die für die Ziele des Ordens wichtig sind. Immer wieder aber werden die Beichtväter darauf hingewiesen, Zitat, den Verdacht zu vermeiden, als ob dem Fürsten die Macht entwunden werden solle. Zitat Ende. Der Jesuitengeneral Acquaviva von 1581 bis 1615 hat eine besondere Anweisung, eine Geheiminstruktion, einen Regentenbeichtspiegel herausgegeben, in dem er die entsprechenden Anweisungen gibt. Der Benediktinermönch Dudik meint, Zitat, aus den Fragen lässt sich der Endzweck genau entnehmen, auf welchen die Jesuiten durch ihre Beichtväter bei den Regenten hinsteuern. Es ist die Herrschaft der katholischen Kirche, wie sie ein Gregor, ein Innozenz, ein Bonifaz und so weiter erstrebten. Zitat Ende. In der Bulle des Papstes Bonifaz des VIII., in der er die staats- und päpstliche Gewalt mit Schwertern vergleicht, heißt es: Beide Schwerter sind also in der Gewalt der Kirche, das Geistliche nämlich und das Weltliche. Aber das Letztere, das Weltliche, ist für die Kirche jenes, das Geistliche von der Kirche zu handhaben. Ersteres, das Geistliche, ist in der Hand des Priesters, Letzteres, das Weltliche, in der Hand der Könige und der Krieger, aber nach dem Winken und der Duldung des Priesters. Ein Schwert muss unter dem anderen sein und die weltliche Autorität muss der geistlichen Gewalt unterworfen sein. Und so erklären wir, sagen wir, entscheiden und verkünden wir, dem römischen Pontifex unterworfen zu sein, ist für jede Menschenkreatur zum Heile notwendig. Die Unterwerfung der Staatsgewalt ist damit von dem Jesuitengeneral Acquaviva als Ziel der Ordenspolitik und der politischen Tätigkeit der Beichtväter und geistlichen Berater hingestellt. Nur stellten die Jesuiten anstelle der päpstlichen Gewalt für das weltliche Schwert die indirekte Gewalt der Kirche über den Staat. Neben der eifrigen Umgarnung der Fürsten wurde ihre Einschüchterung betrieben und, falls sie nicht folgsam waren, hetzten Jesuiten das Volk auf, diesen Tyrannen zu beseitigen. Jesuit Becanus, Beichtvater Kaiser Ferdinands II., sagt, Zitat, wenn ein Hirt die Macht hat, kranke und angesteckte Schafe von den anderen zu trennen und aus dem Schafstall herauszuwerfen, damit sie die anderen nicht schädigen, so kann dies auch der Papst in Bezug auf die Gläubigen. Es kann also jeder christliche König, wenn er gefehlt hat, durch den Hirten, den Papst, von den anderen Schafen getrennt werden. Zitat Ende. Eine besondere jesuitische Größe, Bellarmin, schreibt, Zitat, es ist Christen nicht erlaubt, einen ungläubigen oder ketzerischen König zu dulden, wenn er versucht, die Untertanen zu seiner Ketzerei oder zu seinem Unglauben herüberzuziehen. Zu urteilen aber, ob der König das tut oder nicht, ist Sache des Papstes, dem die Sorge für die Religion übertragen worden ist, also steht es beim Papst zu entscheiden, ob ein König abzusetzen ist oder nicht. Zitat Ende. Es ist deshalb auch ein jesuitischer Grundsatz, dass die Regierten gegen die Regierenden aufzuhetzen sind, falls diese der Kirche nicht dienlich sind. Revolutionen zu erregen, ist dem Jesuitenorden ein Kampfmittel. Zitat: Eine Regierung, die rebellisch gegen die Kirche ist, wird Untertanen haben, die gegen sie selbst rebellisch sind, schreibt ein Jesuit im Jahre 1871. Von dieser Auffassung bis zu der Feststellung, dass es auch gestattet sei, solche Fürsten vor ein Gericht zu stellen oder zu morden, ist nur ein kleiner Schritt.